herzlich willkommen zum Uncast Episode 496 Sonnig bis Wolkig. CES 2020 war auch für Android eine interessante Geschichte. Zwar, und das habe ich schon in der Rios Wochensicht berichtet, war diesmal Android in der oder auf der CES nicht mehr ganz so massiv im Mittelpunkt gestanden, aber wen wundert's auch, die Android-Vorherrschaft ist ja jetzt schon seit einiger Zeit etabliert und von daher ist es ganz normal uninteressant und langweilig geworden auf so einer Messe und da konzentriert man sich natürlich auf die Sachen, die besonders hervorstechen und das sind halt diesmal war sie erfrischend auch, ja, andere technische Entwicklungen. Und wie gesagt, die habe ich in der Rios Wochensicht zusammengetragen. Sehr zu empfehlen, heute mal dort reinzuhören, ja. Und ich bin ja gespannt, wenn diese Gatebox kommt. Ja, die brauche ich unbedingt, ne? Aber wie gesagt, das hört ihr dann dort. Hier ist was anderes interessant. Beispielsweise wurde von Talk Android das beste Smartphone auf der CES, das TCL 10 5G. Und jetzt wundert ihr euch, TCL? Hä? Ja, genau. Bei uns ziemlich unbekannt und auch nicht gerade der größte Player in China beispielsweise, aber TCL ist doch hier ein interessantes Gerät gelungen, das eben nicht auf einen wahnsinnig großen Prozessor setzt, aber dennoch ein 5G-Gerät, das eben unter $500 ist. Da wird nur noch Honor mithalten können in diesem Preisbereich. Und damit hat man sicherlich auch ein heißes Eisen im Feuer. 4 Kameras, AMOLED-Screen, In-Display, Fingerprint-Scanner und das zu dem Preis, das wird schon eine interessante Sache sein. Und ich denke, preislich wird es ganz arg, sagen wir mal, ein Mitbewerber sein, den man erstmal unterbieten muss. Das ist ja recht interessant. Am Rande möchte ich noch erwähnen, Samsung Galaxy Chromebook, ja, ist auch vorgestellt worden. Der Preis von 999 Euro zeigt, dass zumindest in dem Bereich mal wieder Samsung Probleme hat. Ja, auch wenn die technischen Daten dort ziemlich beeindruckend sind für ein Chromebook, zum Beispiel ein 4K UHD AMOLED-Screen, eine i5 CPU der 10. Generation, 16 GB RAM, 1 TB Storage und Wi-Fi 6 Anschluss. Das ist schon super. Das dürfte dann das beste Chrome OS Gerät sein, das es auf dem Markt gibt. Nur eben erwartet man von den Chrome OS, von den Chromebooks, dass sie billig sind. Und ja, mit 1000 Euro sind die eben nicht billig. Mal gucken, wie das dann wird. Und am Rande möchte ich das erwähnen, das habe ich in der Rios Wochensicht nicht erwähnt. Ja, warum? Weil das möglicherweise etwas ist, was Android vielleicht auch betrifft. Denn wenn eine Handheld-Konsole rauskommt, ja, dann wird es interessant, denn Android ist ja auf dem Weg, auch eine Spieleplattform zu werden, oder ist sie eigentlich ja schon. Ja, wenn ich mir das angucke, der Riesenerfolg von Call of Duty Mobile. Aber jetzt kommt Alienware zumindest mal mit einer Konzeptkonsole namens UFO raus. Und das ist eben nicht nur ein Android-Gerät oder nicht ein Android-Gerät, das jetzt mit Controller zum Spielen ausgestattet ist, sondern die haben genau den gegenteiligen Weg genommen. Die haben ein mobiles Gerät aus einem kompletten Gamer-PC gemacht. Und zwar so ein Gerät, das man eben auch halten kann und spielen kann, ohne dass man eben einen riesigen Laptop, Gamer-Laptop mitschleppen muss. Ein Alienware, wer das weiß, die machen ja High-End-Gaming-Laptops schon sehr, sehr lange Zeit und haben da auch einen ziemlicher Namen sich gemacht damit. Die Dinger sind leistungsmäßig immer sehr, sehr gut. Und hier machen die jetzt quasi einen vollwertigen PC zu einem zu einer tragbaren Spielekonsole. Und das muss man sich mal vorstellen, man hat hier alle PC-Games, ja, in seiner Spielebibliothek. Und da muss man nichts beachten. Es ist ein normaler PC, also könnt ihr jedes PC-Spiel eben nutzen. Ja. Battlefield, kein Problem, könnt ihr drauf machen. Ja. Alles geht, wunderbar. Also ich finde es sehr, sehr interessant. Wie gesagt, ist momentan ein Konzept. Ob das jemals rauskommen wird, wird sich noch zeigen. Ich fände es eigentlich ganz gut. Vermutlich ist es auch eine Preisfrage, denn Alienware hat eben wie viele andere Firmen ein Problem, den Preis. Ja, also der Preis ist natürlich sehr, sehr hoch bei diesen High-End-Top-Geräten. Aber und deswegen weiß ich nicht, ob da der Markt vorhanden ist für eine tragbare Spielekonsole. Letztendlich gibt es auch noch einen Smart Home Speaker von Harman Kardon. Ja, auch das ein sehr hochpreisiges Ding. Man darf da natürlich auch sehr gute Soundqualität erwarten, aber wenn man sich eben mal die Größe anguckt von dem Teil, ich meine, zaubern können die bei Harman Kardon eben auch nicht. Von daher wird sich hier erstmal zeigen, ob hier dieses Ding dem Namen gerecht werden kann. Generell finde ich es immer gut, wenn es mehr Auswahl gibt bei diesen Smart Speakern. Dieser Harman Kardon basiert auf Google Assistant. Von daher hat man eben als Google Assistant Nutzer da vielleicht wieder mehr Auswahl. Ja, hier scheint der Fokus auch auf Musik zu liegen. Okay, okay. Ja. Also ich finde es insgesamt sehr interessant. Und auch sonst war viel los auf der CES von technischen Neuerungen. Beispielsweise war da etwas, das hat mich besonders gefreut. Ich habe es ja schon angekündigt, vorletzten Netcast war das, glaube ich. Dann diese Amazfit T-Rex, genau, von Huami. Ja. Nicht schlecht. Die ist mir sofort ins Auge gefallen, weil die nämlich einige sehr interessante Designs bietet. Military Grade Protection, ja, die gibt's in Tarnfarben, in Armee-Oliv, aber auch in normalen Schwarz, Grau und ähnlichen Designs. Aber was hier natürlich besonders interessant ist, sind die ist die Robustheit bei diesem Gerät. Wie ich eben schon erwähnt habe, nach Miel Standard 810G zertifiziert, wenn man so will. Und das bedeutet sehr schlagfest, sehr ausdauernd, was eben die Einwirkung von Kräften auf die Uhr betrifft. Es wird auch öfters von den Medien gesagt, das ist die G-Shock der Smartwatches. Ja, und das ist schon ein Prädikat, ja, meiner Meinung nach. Also, mal abgesehen davon, eins, was so gar nicht in dieses mega toughe Image passt, ist, dass die nur bis 50 Meter wasserdicht ist. Ja. Also, das heißt natürlich nicht 50 Meter tauchen, da wäre die dann voll mit Wasser. Aber das heißt vom Druck her, also 5 ATM, man kann damit halt schwimmen gehen. Ja. Das geht. Jetzt aber tiefes Tauchen oder so kann man gleich vergessen. Ja, und das ist schon wiederum fraglich. Warum ist da nicht mehr drauf geachtet worden? Also 100 Meter, 10 ATM wäre da doch besser gewesen, meine ich. Aber okay, auch hier viel auf dem Fitnesssektor geachtet. 14 Sportmodes gibt es da, auch Mountain Climbing, Outdoor Hiking, ja, und so weiter, also für die Geocacher interessant. Das kommt daher, weil hier auch ein GPS-Chip drin ist, mit GPS und GPS und GLONASS-Support. Leider kein Galileo, so wie das aussieht. Das ist schade, aber okay. Das heißt, die Genauigkeit wird nicht ganz so hoch sein wie ein Gerät, das auch Galileo-Satelliten abfragen kann. Ein Biotracker ist drin, sehr interessant. Der optische Sensor kann ebenfalls eine ganz präzise ein ganz präzises Herzmonitoring durchführen, auch interessant. Und 20 Tage normale Benutzung möglich. Wow. Sogar ein Basic Watch Mode gibt es, wo die dann 66 Tage funktioniert. Hammerhart. Und immerhin 20 Stunden komplett durch mit GPS Signalen. Ja, das heißt, wenn ihr also direkt ein Workout macht, könnt ihr 20 Stunden ohne Unterbrechung durchhalten. Das ist schon nicht so schlecht. Ja, das dürfte für die meisten Leute mehr als ausreichend sein. Ambient Light Sensor ist drin, Geomagnetic Sensor, ein Bewegungssensor natürlich, ganz klar. Und wie gesagt, dieser optische Herz Monitor und die Auflösung ist hier, Moment mal, ist ein AMOLED-Screen mit 360x360 Bildpunktauflösung, 1,3 Zoll Größe. Jetzt habe ich hier gar keine Angaben, das war nämlich eine interessante Sache. Ich glaube, das Teil kann von bis plus 70 Grad und minus 20 Grad war das, glaube ich, betrieben werden. Ja, so widerstandskräftig ist diese Uhr. Ich finde es äußerst interessant. 58 Gramm ist sicherlich auch nicht so schwer. Die Größe 47,7 mm, das ist genau die richtige Größe, meiner Meinung nach. Kleiner sollte die nicht sein. Das ist eine Poweruhr entsprechend. Und das sollte die nicht zu klein sein. Das wäre auch insgesamt nicht so gut. Auch wegen der Lesbarkeit her von dem Teil. Wie gesagt, die Farben schwarz, grau, Camouflage, Green und Khaki. Der Preis von 139,90, ja, zumindest in den USA, wird sehr interessant sein. In China wird die bereits verkauft für 115 Euro. Wenn wir mal hoffen, dass die für 139 Euro hier bei uns dann über den Ladentisch geht. Momentan ist sie noch nicht in Europa erhältlich. In diesem Monat wird sie noch in den USA rauskommen. Dann hoffen wir, dass sie bald hier auch in Europa zu haben ist. Also die hat mich wirklich sehr, sehr angesprochen. Ach ja, genau, was ich ganz wichtig finde eigentlich, im Vergleich zu normalen Uhren weiß ich zwar nicht, wie man das einordnen soll, das Teil hat Corning Gorilla Glass 3. Ja, ich weiß nicht, wo man das einordnen kann. Bei normalen Uhren gibt es ja dieses Mineralglas, Hardlex, ja, und natürlich Saphirglas. Also wenn das so bei Hardlex einzuordnen ist, wäre das schon mal ganz gut. Das ist nämlich schon ein guter Schutz gegenüber Kratzern. Ja? Ein echter Schutz bietet natürlich nur Saphirglas, echtes Saphirglas, wie man eben bei teuren Uhren auch tatsächlich hat. Klar, dass es hier natürlich nicht gemacht wird, weil dann würde die Uhr garantiert keine 139 Dollar mehr kosten, sondern wesentlich mehr. Für eine Uhr allgemein ist das ja schon relativ günstig. Und wenn die jetzt verspricht, was sie hält, oder na, Entschuldigung, wenn sie hält, was sie verspricht, ja, dann wäre das ganz gut. Habe ich schon erwähnt, dass die auch gegen dampfresistent ist, auch gegen Salzsäurespray und alkalische Säuren geschützt ist. Ja, wow. Wuhu. Nicht schlecht. Nun gut, also das wird ein Hammer. Auch interessant für Leute, die jetzt sagen, nee, also ich brauche jetzt nicht unbedingt so diese ganzen ganzen krassen Outdoor-Dinger. Da gibt es auch noch die Amazfit Bip S, ja, die mit 30 Gramm sehr, sehr leicht ist, aber auch so ein Biotracker-Sensor drin hat, 40 Tage Laufzeit hat. Die soll Februar 2020 kommen und vom Design her ist die eigentlich schon ziemlich, ja, sagen wir mal, ist, kommt einem bekannt vor, wie diese andere Amazfit Bip S oder Amazfit Bip irgendwas, ja, so viereckig, ja, ist die dann leider nach oben gezogen, nicht seitwärts, sonst wäre die wieder cool. So ist natürlich nur okay, weil es Apple halt macht, ne? Naja. So, dann war noch ein Thema, oder nein, ich habe vielleicht noch was anderes. Bleiben wir gerade noch kurz bei Xiaomi. Es gibt jetzt auch Amazfit. Ach, ich kann mit diesem Namen echt nichts anfangen. Ich will immer Amazon sagen. Amazfit? Also es hört sich an wie so eine Fitness-Company von Amazon. Naja, egal. Auf jeden Fall diese Amazfit Powerbuds und Zenbuds wurden vorgestellt. Ja, die Powerbuds sind erstmal nicht so interessant. Ja, es sind halt wieder so In-Ear-Kopfhörer, also ohne Kabel, wirklich komplett ohne Kabel. Ja? Und ja, gibt's schon, was weiß ich, 10 verschiedene Sorten davon, auch schon für 9,90 Euro bei AliExpress mit Ladeschale und allem drum dran. Also da kann ich nichts mehr Interessantes daran finden, tut mir leid. Was ich viel interessanter finde, sind die Zenbuds. Die sollen nämlich ein Noise-Blocking-Feature haben, allerdings, soweit ich das mitbekommen habe, auf passiver Basis. Dennoch spielen diese Kopfhörer solche Sounds ab, um die Hintergrundgeräusche zu eliminieren, ja, und um zu beruhigen und das Einschlafen zu verbessern. Sowas Ähnliches gibt es auch von Bose. Ja, ich glaube Bose. Allerdings natürlich ein bisschen teurer. Die hier haben aber noch eine andere Funktion. Die schalten sich nämlich ab, sobald man eingeschlafen ist, um nicht nochmal geweckt zu werden dadurch. Sehr interessant. Das wird ermöglicht durch eine Überwachung des Schlafes. Diese Ohrhörer zeichnen also den Schlaf auf. Ja. Das kann man dann auch mit dem Programm sichtbar machen und analysieren, wie man also geschlafen hat, wann man aufgewacht ist und so weiter und so weiter. Hat dann eben auch eine Überwachung inklusive Herzüberwachung über Nacht per Kopfhörer. Ja. Das wird eine interessante Geschichte, aber das kann ich natürlich erst sagen, wenn da weitere Tests vorliegen, denn da wird alles davon abhängen, wie die dann in der Praxis auch tatsächlich funktionieren. Ich wäre ein guter Testkandidat, ehrlich gesagt, weil ich habe da massive Probleme mit Außengeräuschen, ja, weil ich extrem empfindlich bin dahingehend. Und also wenn die bei mir funktionieren, dann sind die super, ja. Also ich probiere schon alles Mögliche, aber so normale Kopfhörer mit Sounds reichen bei mir da nicht aus. Und ja, das ist leider ein Problem. Mal gucken, für 99,90, das ist nicht die Welt, kann man sie sich auch mal holen und mal probieren, ob das dann hier was bringt. Das einzige Nachteil bei mir wäre, ich höre am Anfang zum Einschlafen gerne auch mal ein Hörspiel. Das scheint genau wie bei den Bose wohl nicht möglich zu sein, weil es keine Verbindung zum Smartphone gibt, audiomäßig. Und damit habe ich natürlich ein Problem. Entweder ich habe nur diese Geräusche, wahrscheinlich so White-Noise-Geräusche, oder eben ich nutze die nicht und höre nach wie vor meine Hörspiele ein. Ja. Okay, jetzt die Genau, ein Thema war die Woche noch aufgetaucht, das fand ich ganz interessant. Etwas, was ich finde, was die Leute immer gerne vergessen. Und das ist oder die Apps, die im Play Store zum Herunterladen sind, sind nicht immer das, was sie scheinen zu sein. Das ist wie so bei Edgar Allan Poe, ja. Ist das, was wir sind, nur ein Traum innerhalb eines Traumes? Ja, wer weiß, ja. Genau wie bei diesen Fake-Apps, die es im Play Store gibt, zuhauf übrigens. Apps, die zum Beispiel geklaute Icons nutzen, um den Anschein zu geben, dass das eine offizielle App wäre. Ja. Bei einigen ist da Google besonders hintendran her. Bei anderen Apps, die werden einfach nicht wahrgenommen, können aber trotzdem zu vielen Komplikationen führen. Manchmal sind die auch nur ähnlich gestaltet. Die Namen sind ähnlich beispielsweise. Ja, und ganz schnell kommt man dann in die Versuchung zu denken, das ist die Mail, das ist die App, die man eben gern installieren wollte. Man stelle sich vor, hier so ein Mail-Programm-Anbieter, ja, nennt seine Mail eben, was weiß ich, von mir aus D-Mail oder sowas, ja, oder vielleicht sind die auch noch ein bisschen G-Mail, ja, nehmen dann noch ein Icon, das eben so aussieht wie das Gmail-Icon, plus eben statt roter Rand, vielleicht ein pinker Rand oder ein blauer Rand an diesem Briefbogen, ne, oder Briefumschlag, und dann werden einige Leute drauf reinfallen und denken, das ist Gmail, das ist die offizielle Google-Mail-App, ja, und installieren das und geben da ihre Daten ein oder machen sonst was und schon kann da Schindluder mit getrieben werden. Es fallen immer wieder welche auf, aber es gibt halt auch sehr, sehr viele, und mich wundert es wirklich, warum da Google nicht stärker dagegen vorgeht, weil es ist manchmal erschreckend, wie viele Fake-Apps es tatsächlich gibt im Play Store, die da auftauchen, wo man ganz schnell, selbst wenn man sich auskennt damit, da reinfallen kann drauf. Ja. Das ist schon Wahnsinn, ja, was da gemacht wird. Auch Sicherheits-Apps werden davon nicht verschont. Ja. Da gibt es zum Beispiel die Bitdefender-App. Ja. Und dann gibt es halt immer wieder Anbieter, die bieten dann eine App an, die nennt sich Bitdefender Premium Plus beispielsweise. Wunderbar. Ne? Also ich meine, es gibt eine Bitdefender Premium Anwendung. Jetzt gibt es da auf einmal eine Bitdefender Premium Plus. Ne? Ich meine, das ist ein ganz klarer Verstoß meiner Meinung nach. Ich kann es nicht verstehen, dass diese App auch nur eine Minute im Play Store existieren kann. Sowas muss doch geprüft werden, wenn zum Beispiel solche Namen wenn es häufig genutzte Apps sind, ja, dass da dann grundsätzlich mal eine Namenskontrolle erfolgt, und wenn der Name ähnlich ist, Google hat genug AI-Möglichkeiten, das abzugleichen, dass dann diese App erst freigeschaltet wird nach einer Prüfung. Ja. Weil es kann ja nicht sein, dass da zu dem gleichen Namen Apps veröffentlicht werden. Ja. Das ist absolut irre. Aber das sieht man auch immer wieder, zum Beispiel auch wenn bekannte Apps, wie zum Beispiel damals das Super Mario Run, ja, das wurde ja zuerst auf iOS herausgebracht, und auf Android waren auf einmal schon ein Haufen Apps, die Super Mario Run im Namen hatten, ja. Irgendwo hat es dann klein geheißen, ja, Tipps oder sowas, und da hat man sich die App installiert und hat dann eben schon jede Menge Adware drauf, ja, auch wenn man das dann schnell gemerkt hat, okay, das ist nicht das Spiel, ja, und dann schmeißt man das runter. Schlimmer ist, wenn die App auch noch Funktionen nachahmt, wo man dann selbst bei der Benutzung erstmal denkt, eine Zeit lang, halt, das ist die, Ja. Und das kann schlimme Folgen haben. Ja. Sobald man zum Beispiel etwas eingeben muss, ja, da müssen dann die Leute besonders aufpassen. Und dann natürlich auch, klar, die Leute müssen aufpassen. Es ist aber klar, dass die Leute nicht aufpassen und immer wieder darauf reinfallen werden. Wenn ihr nicht darauf reinfallen wollt, müsst ihr wirklich bei jeder App ganz genau gucken, ist das die App von der Firma? Ja, wenn zum Beispiel ein falscher Firmennamen angegeben ist, die Webseiten zählen nicht unbedingt, die angegeben sind, ja, denn da kann man auch einfach eine Webseite von jemand anders angeben, nur der Namen des Anbieters, das ihr dann im Play Store sehen könnt, ja, allerdings müsst ihr dann auch genau gucken, das ist nicht von vornherein ersichtlich, ja, und dann könnt ihr eben hier sehen, okay, das ist der Anbieter oder nee, das ist nicht der Anbieter. Und wenn da ein anderer Name steht, dann müsst ihr erst nachforschen im Internet. Hat die Firma da vielleicht tatsächlich noch die App unter einem anderen Namen veröffentlicht oder ist das eben ein Fake? Und dann lasst die Finger davon, weil also Apps, die Icons nachahmen oder Namen nachahmen, auch wenn sie seriös sind, ja, sind schon mal sehr, sehr fraglich. Weil da kann man durchaus eine Intention unterstellen, dass die etwas vortäuschen wollen. Und so eine App würde ich nicht installieren, selbst dann nicht, wenn eben das in Wirklichkeit jetzt nichts mit dieser App zu tun hat oder das vielleicht auch nur aus wirtschaftlichen Gründen so gemacht wurde. Das würde ich trotzdem nicht machen, weil da ist einfach die moralische Haltung dieses Anbieters nicht korrekt und man weiß, ob der nicht dann doch irgendwann mal, um noch ein paar Kröten mehr zu machen, halt in seine App Malware einbaut. Also diese Firmen sind einfach nicht vertrauenswürdig. Also überprüft die App und den Namen des Anbieters, ja, und von Loadern oder Ähnlichem würde ich sowieso die Finger lassen. Es gibt WhatsApp-Loader beispielsweise. Warum? Ja, also das ist doch Blödsinn. Und da muss man wirklich aufpassen, denn da sind eben die Betrugsabsichten eigentlich schon ziemlich offensichtlich. Was ihr machen könnt, um anderen Leuten zu helfen, darauf nicht reinzufallen, wenn ihr so eine Fake-App oder so eine klare Kopie einer App findet, Copycat, ja, oder jemand, der eben versucht, es so darzustellen, dass das eine andere App wäre, dann klickt auf den Melden-Button und dort könnt ihr dann diese als inappropriate flaggen. Ja, das heißt, ihr meldet es als App, dass die nicht okay ist und dann werdet ihr normalerweise hier weiter gefragt, was genau der Fall ist, und dort wählt ihr Copycat oder Impersonation, ja, was das hier in, wie die Menüpunkte in Deutsch sind, also die auswählen und dann wird das an Google gemeldet. Wenn das genug Leute machen, dann wird die App dann auch schnell untersucht und mit großer Sicherheit auch gesperrt dann, denn das ist eine heiße Sache und auch, ja, so ziemlich die größte Gefahr momentan im Play Store, finde ich. Wow. Okay. Jetzt muss ich mal ein bisschen, ach Gott, ich muss mich hier ziemlich ranhalten sogar. Hey, das ist ja viel los gewesen, aber das war ja abzusehen, ja, deswegen mal ein bisschen schneller. Sony Xperia 5 Plus, da sind wieder ein paar Leaks aufgetaucht, ja, im Vorfeld schon von der CES und natürlich von der MWC, aber ich meine, okay, ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt gehabt, 21:9 Aspect Ratio wird vorhanden sein, jede Menge Kameras hinten, vermutlich Triple-Kamera mit einer Time-of-Flight-Kamera, und jetzt ist hier auch ein Design aufgetaucht, aber ich guckt mal, wenn ihr das wollt, bei Talk Android. Ja, ich werde es jetzt nicht verlinken, weil, ja, ich glaube, ich habe das sogar schon mal verlinkt. Der Weg, den Sony geht, finde ich ganz interessant hier. Nur auf den Preis wird es natürlich auch wieder ankommen. Moment. So, ach ja, genau, ein Xperia 5 Plus soll es übrigens auch geben. Also nicht nur das normale Xperia 5, klar, ich glaube, das ist ja auch schon draus, das Vanilla 5, ne, also das normale Xperia 5, letzten September, ja, genau, ist das rausgekommen. Und das Plus hat eben auch ein 6,6 Zoll OLED-Screen. Und Moment, was war sonst noch? Ja, ein Dual-Speaker vorne, okay, gut, naja. Haut einem nicht um. Wie gesagt, Preis wird das Wichtigste sein und da müssen wir abwarten, was da kommt. Was haben wir noch? Ich muss sogar hier ein Thema um ein, zwei noch raushauen, weil es einfach zu viel ist. Samsung hat auch einen Galaxy Home Mini Smart Speaker vorgestellt. Es sieht ziemlich klein aus. Also die kleine Version wurde da gezeigt, deswegen ja auch Mini. Der große ist noch nicht präsentiert worden. Es ist noch nicht bekannt. Das Einzige, was bekannt ist, ist, dass das Teil mit Bixby laufen wird. Aber was wird es kosten? Wo wird es verfügbar sein? Keine Ahnung. Und deswegen ja, können wir das erst nochmal zurückstellen, bis dann auch tatsächlich mehr bekannt ist. TCL habe ich ja eben schon erwähnt, das TCL 10 5Gs als interessantestes Smartphone auf der CS 2020 gekürt worden, ja, schon mal von Talk Android. Und jetzt bringen die aber auch noch solche Folding Phones und das alles zu einem interessanten Preis, ja, offenbar. Das heißt, die wollen da wirklich was machen, eine neue Offensive. Ich finde, es hat auch die Branche dringend gebraucht. Die teuren, immer teureren Flaggschiffgeräte, das ist vorbei. Das war auch abzusehen. Ja, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und jetzt ist er auch gebrochen, würde ich sagen. Die Leute haben die Schnauze voll. Vor allem, wenn es eben auch die chinesischen Geräte gibt, die mehr Leistung bringen für weniger Geld. Wer da noch das Gerät kauft mit für weniger Leistung, für mehr Geld, ja, was soll ich denn sagen? Ne? So in alter Rio-Manier spreche ich Tacheles, da hatten die mal alle Latten am Zaun. Ja, ganz einfach. So, CES 2020 auch, Razer hat einen 5G-Router für Gamer und für Mobile-Hotspots veröffentlicht. Das ist interessant, aber nichts Neues. 2018 haben die das schon mal hier angekündigt, beziehungsweise haben den ersten Router rausgebracht, aber jetzt konsequent verbessert und dieser Router ist ganz interessant. Und zwar ist das ja auch ein 5G-Router, ja, und das eben für Gamer. Interessant, interessant. Ein Qualcomm X55-Modem kommt da zum Einsatz, der eben 5G-Networks und LTE unterstützt, mit Wi-Fi 6-Support. Und damit dürfte auch unterwegs, sofern eben der Empfang ausreichend ist, dem Spiel nichts mehr im Wege stehen, denn der spezielle Gaming-Mode garantiert, dass eben speziell die Latenzzeiten und die Download- und Upload-Raten hier angepasst werden, speziell eben für Zocker. Das OnePlus soll mit einem neuen Lademodus kommen. Gut, ehrlich gesagt, das ist so eine Geschichte, da wird immer wieder drüber gesprochen. Ne? Soll man über Nacht das Smartphone dran lassen oder nicht? Okay, hier ist jetzt OnePlus gekommen, hat so einen speziellen Modus mit AI, ja, Funktion gekoppelt. Das heißt, das Gerät merkt sich, wann braucht ihr das Smartphone, lädt es bis 80% und lädt es erst dann auf die 100%, kurz bevor ihr dann aufsteht und das Gerät dann eben nutzen wollt. So. Brauchen? Nein. Ich sag's es ganz ehrlich, ich halte es für Mumpitz. Ja. Wie lange haben wir jetzt schon Lithium-Ionen-Akkus? Ich habe meinen Lithium-Ionen-Akku, alle, die ich habe, immer dauerhaft hier geladen auf 100%, nachts auf 100%, fertig. Und die alle Akkus, die ich bisher hatte, funktionieren noch. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Alle, außer einem einzigen Mal, der tiefenentladen wurde, ja, allerdings von einem archivierten Gerät, das ich eben nicht mehr genutzt habe, der hat sich tiefenentladen und dann sind sie kaputt. Dann haben sie nur wenige Prozent. Ja, fertig. Ansonsten 100% Dauerladung, kein Problem. Mein Laptop beispielsweise, ja, den habe ich fünf Jahre nie vom Strom genommen mit eingesetztem Akku. Und letztens habe ich hier, den Ancast aufgenommen habe, vergessen, das Netzteil anzuschalten, weil der jetzt nicht mehr fest auf meinem Schreibtisch steht immer, sondern tatsächlich nur bei Bedarf aufgebaut wird. Und dann habe ich das vergessen und habe das erst gemerkt, nachdem der nach 5,5 Stunden ja, einen Ton gegeben hat, dass er jetzt leer ist. Okay, 5,5 Stunden. Die angegebene Zeit für den Akku waren 5 Stunden. So, und der Akku ist 5 Jahre alt, wurde nie vom Strom getrennt. Das heißt für mich, der ist gepflegt worden dadurch, dass er immer geladen wurde. So sieht's aus. Ja. Das ist der Irre. Also von mir aus gesehen ist das Mumpitz und es gibt auch keine stichhaltigen Untersuchungen, dass das schädlich ist. Die Ladeelektroniken verhindern ein Überladen des Lithium-Akkus. Das ist das Wichtigste. Ja? Und damit ist vollkommen egal, ob ihr das nachts auf 100% bringt und dann bis zum nächsten Morgen eben an der Ladestation lässt. Das ist nicht schlimm. Fertig. So. So, Moment, was haben wir noch? Gut, Razer bringt auch noch ein Android iOS Gamepad mit einem Nintendo Switch aussehen, wenn man so will. Und das sagt ihr, Moment mal, langsam, ist das ein Gerät? Nein, das ist nur ein Gamepad, aber das wird quasi um euer Gerät herum angebaut sozusagen, ja, so dass ihr dann so ein Gerät habt und mit so etwas Fantasie könnte man dann sagen, Nintendo Switch, ja. Ist ja heute alles, was wie ein Handheld aussieht, heißt ja, es sieht wie eine Nintendo Switch aus, ne? Ist natürlich Unsinn, aber okay, was soll's. Das Gamepad sieht im ersten Moment gut aus, 2 Analogsticks, ein Digitalstick, die normalen Vierer-Buttons, allerdings an der falschen Stelle angeordnet, sorry, ja, und Schultertasten, alles okay, nur auch hier wird es natürlich daran hängen, welche Spiele können auf das Gamepad zugreifen und da trennt sich die Spreu eben vom Weizen. Leider sind es noch lange nicht so viele Games, die mit Gamepads funktionieren, wie es sein sollte. Und ich weiß nicht, ob sich das in Zukunft jetzt bessert, weil, naja, gut, ehrlich gesagt, sind halt nur ein paar Prozent, die tatsächlich an ihrem Smartphone Gamepad nutzen. Die meisten nutzen ja das Smartphone zum Spielen, damit sie genau das nicht mit sich rumschleppen müssen, Gamepad oder Kram, ja, das ist es. So, dieser Controller heißt übrigens Kishi Mobile Gaming Controller. Razer, von Razer. Ja, genau. Nicht schlecht. Kishi. Sonos. Ja, bei ihm habe ich schon fast Sony gesagt. Sonos verklagt Google wegen Technikdiebstahl. Ja. Angeblich sollen, technische Innovationen von Sonos geklaut worden sein, unter anderem auch für diese Google Home Geschichten, für diese AI-Dinger. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das so stimmt. Lange vor Sonos hat ja auch schon vor Sonos und natürlich vor Google, lange vor Google, hat ja Amazon mit dem Echo bereits viel Geräte verkauft in den USA. Damals gab es es nur in den USA, deswegen wissen es vielleicht einige nicht, aber als Google Home rauskam, war die Sache mit dem Smart Speaker eigentlich schon alter Hut. Ja, von daher weiß ich jetzt nicht genau, welche Patente da verletzt werden sollen oder welche Technologien da geklaut werden sollten. Es geht wohl hauptsächlich eben um die Musik-Sparte in diesen Geräten. Mehr wird jetzt ist im Moment noch nicht geäußert worden. Ja. Sonos sagt, dass über 100 Patente von Google verletzt worden sind und dass sie das jetzt eben nicht mehr weiter hinnehmen und da gehen, da eben dagegen gehen. Ja. Okay. Nun ja, wir werden sehen. Ich bin noch etwas meinungslos zu dem Thema, weil das relativ überraschend kam. Und mal gucken, ob vielleicht ist ja auch Amazon damit belastet und Sonos wird auch noch Amazon auf das Korn nehmen. Mal gucken. Ne? In Europa wird Google nicht mehr länger die Default Search Engine sein bei Android, ja, denn alle neuen Geräte, wenn die jetzt neu eingerichtet werden das erste Mal, wird man gefragt, welches Gerät oder welche Suchmaschine denn voreingestellt werden soll. Das Rennen hat wohl DuckDuckGo gemacht, die sind in allen Märkten in Europa vertreten. Die Microsoft-Suchmaschine Bing ist nur in Großbritannien vertreten. Welche allerdings jetzt genau in Deutschland vertreten sind, weiß ich nicht. Ich richte mein Handy jetzt nicht neu ein, um das rauszufinden. Aber ich sag auch gleich, solange Startpage.com nicht dabei ist, ist mir das vollkommen wurscht. Und ich möchte eine Möglichkeit haben, das als meine Standard Search Engine einzustellen, weil ich traue nur Startpage.com und da kann ich auch die Server auswählen, ob zum Beispiel nur auf EU-Servern gesucht werden soll oder auch auf US-Servern. Die haben auch eine vollständiger Schutz, was das Formular betrifft. Die haben auch beispielsweise eine Möglichkeit, Webseiten anonym anzusurfen über deren ihren Proxy und auch, das gilt auch für die Bildergalerie und von daher ist das die einzige alternative Suchmaschine, die nutzt Google, ja, aber maskiert natürlich alles, sodass nicht mehr für Google zurückzuverfolgen ist, welcher User jetzt danach gesucht hat. Allerdings nur dann, wenn ihr nicht den Google Chrome Browser verwendet, denn die Page-Titel, ja, die werden ja nach wie vor eben angezeigt und da kann sich dann eben Chrome auch das merken, ja, und dann entsprechend abspeichern. Ja. Zwar macht hier auch Startpage nicht den Fehler, dass die das tatsächlich, so wie das früher der Fall war, die Suche im Titel der Page in der URL quasi mit reinschreiben. Deswegen sagte ich sicheres Formular. Ja. Aber dennoch ist da bei DuckDuckGo noch, also das ist nicht der die Alternative meines Vertrauens. Ja. Schon alleine deswegen, weil genau die das so machen, ja, da wird eben als in der Standardeinstellung zumindest, wird eben hier mit einer URL gesucht, ja, und da steht die Suchanfrage quasi in der URL drin, damit kann sowohl der Serviceanbieter als auch der Browseranbieter, in dem Fall dann eben zum Beispiel Google, sehen, nach was ihr gesucht habt und denkt nicht, dass Google diese Informationen über Chrome nicht auswerten wird. Ja. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es getan wird. Da hatte ich auch schon Tests gemacht, deswegen. Ihr könnt ziemlich sicher sein, dass wenn ihr solche Suchen mehrfach eingibt und dann kriegt ihr Werbung zu diesen Themen, die vollkommen absurd sind, wo ihr normalerweise niemals was damit zu tun habt, und kriegt dann auf einmal Werbung zu diesen Suchanfragen, dann wisst ihr, okay, trotz der Verwendung von einer anderen Search Engine hat Google mitbekommen, was man sucht, und schickt einem dann entsprechend AdSense-Werbung. Tja, probiert's mal aus. Ihr werdet überrascht sein und vielleicht schockiert. 80% des China High-End-Smartphone-Markets ist fest in Huawei's Hand. Nicht schlecht. Da muss ich sagen, habe ich auch nichts anderes erwartet. Von daher gleich nächstes Ding. OnePlus 8 Pro ist aufgetaucht bei Geekbench. Das ist interessant. Ja, die Leistungsdaten, also die Score, ist sehr beeindruckend mit einer Multicore-Score von 12.531. Was ich aber viel, viel interessanter finde, ist der Speicher, der angegeben ist, ja, bei diesem Gerät, nämlich 12 GB. Das heißt, dass wohl das OnePlus Pro, 8 Pro, 12 GB Speicher haben wird. Also Leute, die Zeit der 12 GB Geräte scheint gekommen zu sein, oder sagen wir mal die Zeit der Plus oder 8 Plus GB, also mehr als 8 GB, scheint jetzt endgültig angebrochen zu sein. Das zeigt auch Xiaomi, denn ich habe ja schon von dem Black Shark 3 5G berichtet, und das wird, so wie es aussieht, das erste Gerät mit 16 GB RAM. Jawohl, genau, Black Shark 3 kommt mit einer kommt in einer 16 GB RAM-Version, zumindest mal in Asien, hoffen wir auch bei uns, aber das ist immer noch mit einem Fragenzeichen verbunden. Soundmäßig ist auch was Interessantes. Creative, ja, genau, die Firma Creative Labs, ja, waren die früher mal, und die haben auch den Soundblaster entwickelt. Die bringen jetzt was Interessantes raus, ein Dongle für USB-C-Geräte, um den Sound deutlich zu verbessern. Das Teil nennt sich Super X-Fi, und das ist ein kleiner Dongle. Ja, der kommt zwischen dem 3,5 mm Klinkensteckeranschluss und dem USB-C-Anschluss des Smartphones. Das Teil hat auch eine Laut-Leiser-Taste, eine Annahmetaste und eine Sondertaste noch, ich denke mal, für einen Assistant zu aktivieren. Und damit werden Lautsprecher simuliert. Ja? Wenn ihr einen normalen Kopfhörer aufhabt, dann merkt euer Gehör, die Lautsprecher in diesen Kopfhörern sind sehr nah an euren Ohren. Hier wird eine Technologie verwendet, die eurem Gehör vortäuscht, dass die weiter weg sind. Und so hört sich das genauso an, wie wenn ihr eure Boxen nutzt. Und hier hat schon ein Redakteur das getestet von Fantroid, und mehrfach wurde er getäuscht, und er dachte, er hört den Ton über die Lautsprecher, ja, was aber natürlich nicht möglich ist, weil dort dieses Gerät eben den internen Lautsprecher abschaltet, ja, und eben nur diese oder nur eben über den Kopfhörer läuft. Ja, ihr könnt das ja, ich stecke den Kopfhörer rein und dann ist das Sound abgeschaltet am zum Beispiel an der Stereoanlage, und ihr hört das nur noch über den Kopfhörer. Ne? Und so, und er hat wirklich gedacht, das läuft noch über die Boxen, und hat dann den Kopfhörer runtergenommen. Okay, nee, es tatsächlich sind nicht die Boxen, sondern ist der Kopfhörer. Und das soll schon was heißen. Ich finde es sehr interessant. Ich bin ja ein Kopfhörer-Fan. Ich finde, man braucht keine Boxen mehr. Ja. Man braucht keine Boxen mehr. Man kann sich das eigentlich auch über den Kopfhörer anhören. Ja, ganz klar. Mysterious Smartphone mit einer 256-Megapixel-Kamera ist auch noch aufgetaucht im Web. Ja, eine Zeiss-Kamera mit sage und schreibe insgesamt 6 Linsen. Ja. Und eben eine Auflösung, so heißt es, mit 256 Megapixeln. Yeah. Ist klar, das sind solche Ultra-Clear-Camera-Mode-Geschichten. Das heißt, das sind da nicht wirkliche 256-Megapixel-Bilder, die rauskommen. Aber man hat eben die Vorteile von einer solchen 256-Megapixel, was die Lichtausbeute betrifft. Wenn dann aber zum Beispiel echte 48 Megapixel zur Verfügung stünden, wäre das eine faszinierende Geschichte. Denn je höher die Auflösung, und das ist nun mal so, desto mehr Details kann man erkennen, wenn man auch in ein gemachtes Bild reinzoomt. Ja. Und wenn das dann einigermaßen gut gemacht ist, hat man eben wirkliche Vorteile dadurch. Ja. Mal gucken, was daraus wird. So, jetzt ich habe vorhin schon mal von der Amazfit Bip S gesprochen, aber ich habe vergessen, euch den Preis zu sagen. Ne? Also die hat auch so ein Built-in GPS, ne? 40 Tage Batterielaufzeit, 5 ATM wasserdicht, ja, und so. Und wird hier für $70 verkauft werden. Das ist auch eine interessante Geschichte, meiner Meinung nach. Damit dürfte es einer der günstigsten Smartwatches sein, mit diesen Leistungsdaten, die es gibt, wenn nicht sogar die günstigste. Wie gesagt, das Design ist eine Geschmackssache, ja, ob einem das gefällt, so dieser Formfaktor von der Apple Watch. Mir gefällt es ja nicht. Nein, okay, aber das habe ich ja schon mal gesagt, brauche ich nicht nochmal bereit zu treten. Google soll gegen vorinstallierte Apps vorgehen. Also da wurde jetzt nahegelegt, dass Google endlich was gegen die Bloatware unternimmt. 50 Organisationen haben Google dazu aufgefordert jetzt. Und das ist eine ganze Menge. Unter anderem auch Amnesty International, die Electronic Frontier Foundation, ja, und das Tor-Projekt, die alle haben eben an Google-Chef Sundar Pichai appelliert, jetzt direkt gegen Bloatware vorzugehen und den Herstellern das zu verbieten, in Android diese Bloatware nicht deinstallierbar, ja, so, zu integrieren, sondern dafür zu sorgen, dass man diese Bloatware deinstallieren kann. Ja, das wird ja erfolgreich verhindert, ja, von den Handyherstellern, was ich immer sehr, sehr schlecht finde. Denn wenn man eine App nicht braucht, muss die auch nicht auf dem Smartphone sein, fertig. Ja, und deswegen, yep, so wäre das ganz gut. Wie Apple allerdings die Anbieter dazu zwingen soll, das ist eine andere Frage. Meiner Meinung nach wird es sehr, sehr schwierig sein, da Druck auszuüben. Die einzige Möglichkeit, Druck auszuüben, wäre ja über die Google Services, ja, zu sagen, okay, wenn ihr das nicht macht, dann kriegt ihr keinen Zugang mehr zum Play Store. Das ist ja das Einzige, was Google als Druckmittel hat. Aber ob die das machen können, deswegen ist auch eine andere Geschichte. Irgendwann überspannt man natürlich auch den Bogen. Und es ist offenbar so, dass einige Handyhersteller das als sehr, sehr, sehr wichtig empfinden, dass sie ihren Schrott abladen können auf dem Handy. Ja, dann noch eine gute Meldung und auch ein Hinweis eben dazu, dass Smartphones wesentlich mehr Speicher 2020 haben werden. Das Samsung Galaxy S20 wird wohl mit allen Modellen mit 12 GB RAM verfügbar sein. Und als Standard. Und das ist eine gute Nachricht für alle, die Android mögen, denn ein wichtiger Faktor ist immer, dass man, ich habe es schon tausendmal erklärt, dass man genug freien Speicher hat bei Android, damit eben das Betriebssystem in diesem schnellen RAM Daten hin und her schaufeln kann und eben nicht vom Flash Storage erst hin und her schieben muss in Puffer, in Auslagerungsdateien, ja, sondern dass eben auch diese Programme im Speicher bleiben können und nicht neu geladen werden müssen. Jetzt ist das A und O für eine flüssige Bedienung des Smartphones, und das ist unter anderem, weil das eben nicht so gut klappt mit den vielen verschiedenen Handyherstellern und so, das ist immer der ausschlaggebende Grund, warum eben ein iPhone beispielsweise flüssiger scheint, trotz den oftmals horrenden Leistungsdaten von Android-Geräten, ja, die wirklich super gut sind. Das kommt eben daher, weil die das genauer optimieren können. Bei Google ist es eben so nicht möglich, und da gibt es nur eins: RAM, RAM, RAM. Fertig. Ja, das ist das A und O. Und jetzt scheint es endlich so zu sein, also wenn Samsung bei ihren Galaxy S20 Modellen hier das alles so auf 12 GB hochschraubt, dann werden auch die anderen Hersteller mitziehen müssen. Denn die können sich nicht an dem Trend, was Samsung setzt, hier einfach vorbei schleichen, ja, weil da das ein Standard ist, sozusagen eine Referenz, und daran werden die gemessen, und wer dann weniger als 12 GB hat, ist eine Krücke. So einfach ist das. Danke, Samsung. So, jetzt gucke ich nochmal, was die Community hat. Von neu nach alt gehe ich mal durch. Der Chris hat heute noch was gepostet. Die HMS werden in Deutschland verteilt, HMS 4.0, die Huawei Mobile Services, und damit ist ein weiterer Schritt gemacht zur Unabhängigkeit von den Google Services, und das kann ich nur begrüßen. Der Link wurde gepostet in der Line Community. Wobei ich mit dem Artikel nicht ganz einverstanden bin, ja, denn momentan verkaufen sich die Huawei-Geräte auch ohne Google-Services außerhalb Chinas relativ gut. Also faktisch tot ist was anderes, ganz, ganz, ganz im Gegenteil, ja. WeChat, ebenfalls von Chris gepostet. WeChat soll hier ein wichtiger Fokus setzen auf der Monetarisierung. Aber da wird es WeChat nicht besonders schwer haben, denn WeChat hat einen riesigen Markt, wo sie Geld mitmachen können, und das ist die Geldtransaktionen, denn WeChat wird in China, wo ja der Hauptmarkt liegt, oder eigentlich der einzige nennenswerte Markt, wird eben auch genutzt für Banktransaktionen. Also das, was bei uns PayPal ist, die PayPal-App, ist in China die WeChat auch. Also die chatten nicht nur darüber, sondern die versenden auch Geld darüber. Und es ist wirklich so, dass ihr bei Straßenhändlern, ja, das nutzen könnt. Also egal, wie ihr hingeht, ja, beim kleinen Straßenhändler könnt ihr WeChat zum Zahlen benutzen, oder auch im Luxus-Kaufhaus, auch dort könnt ihr WeChat zum Zahlen nehmen. Ja. Das ist das Zahlungsmittel. Ja. Und von daher sehe ich da kein Problem, das hier daraus Kapital zu schlagen. Ja, ja, also da ist nicht viel Aufregendes, sage ich mal. Das wird gut klappen, denke ich. Und die werden keine Probleme haben, damit auch Gewinne zu erzielen, wenn sie das nicht eh schon tun. Auch interessant, die 15 besten Adventure-Games für Android wurden gepostet. Ich glaube, da werde ich den Link noch auf die Seite setzen, weil das ist interessant und bringt jetzt auch nichts, wenn ich da groß jedes Einzelne nochmal beleuchte. Also das werde ich einfach verlinken in den Shownotes, dann könnt ihr es abrufen. Dann war noch was, und zwar ging es da um den Desktop-Modus. Da wurde im Huawei-Blog auch was gepostet darüber. Und da habe ich mich noch gewundert. Der Autor hat es wohl nicht ganz so verstanden, was da gemeint ist mit dem Desktop-Modus. Der geht davon aus und echauffiert sich, warum das nicht offiziell gemacht wird, diese App für PC, für Windows, um eben darauf in ein Windows-Fenster sozusagen den Desktop-Modus vom Gerät zu zeigen. Ja, das kommt vielleicht daher, weil der Desktop-Modus eigentlich gedacht ist, als Desktop zu genutzt zu werden. Das heißt, da schließt man den Monitor an, nicht einen anderen Computer. Also ein Desktop vom Handy auf dem Desktop vom PC zu nutzen, das ist ungefähr so, wie wenn man mit einem Fahrrad auf dem Autodach rumfahren will. Ja. Also das ist, nee, ne? Warum? Ja, und deswegen, also ich denke, das ist ein bisschen unfair gewesen. Nichtsdestotrotz findet er den Desktop-Modus ganz gut, was ich wiederum gut finde. Jo, damit hat sich dann auch schon ein schönes Hintergrundbild installiert von der App-Empfehlung von letzter Woche. Ja, auf jeden Fall kann man nur sagen, Moi Moi Kyun. Ja, genau. Sorry, dass ich hier so dich dazu hier jetzt gebracht habe, hier so ein super süßes, super schönes Bild als Hintergrund zu installieren. Werde ich auch noch machen. Hab noch keine Zeit gehabt, aber ich werde es machen. Dann noch was zum Thema Raspberry Pi. Das hatte ich ja in der Rios Wochensicht auch schon mal erwähnt. Haben wir jetzt hier ein Raspberry Pi. Übrigens wird heute ja das erste Mal auch die Aufnahme von der Rios Wonsich, das hat schon gut geklappt, und vom Uncast, hoffentlich klappt das, gemacht. Ja, das heißt, das ist die Audio Recording Machine quasi im Hintergrund jetzt. Er hat gesagt, nach Jahren hat er mal einen wirklichen Einsatz für das Gerät gefunden, nämlich Pi Hole. Und jetzt muss ich schon gerade mal gucken. Also Pi Hole, ein schwarzes Loch für Internet Werbung. Ja. das ist ein interessanter Ansatz. Ja, man schaltet es quasi dazwischen, ja, als DNS als DNS-Loch, ja, und dort drin verschwindet dann sozusagen die Werbung, weil es quasi gefiltert wird über den Raspberry Pi. Da die Filterung auch, da, also quasi lokal erfolgt, muss man da datenschutzmäßig nur wenig Bedenken haben. Wenn man das von einer Third Party machen würde, dann wäre das ja im Prinzip quasi hätten die ja quasi den ganzen Traffic vorhanden und würden ja da die Werbung rausfiltern, und so macht das eben der Raspberry Pi selbst. Ganz interessante Anwendung, ja. Auf jeden Fall eine faszinierende Geschichte. Also man kann schon einiges machen damit. Ja. Nicht schlecht. Aber vielleicht nicht so viel, wie ich ehrlich gesagt gehofft habe, hinsichtlich Desktop-Computing. Also da ist er noch ein bisschen zu schwach auf der Brust. Da wäre ein Mini-PC eher zu empfehlen. Aber gerade für sowas, oder wie ich jetzt hier mit dem Audio-Recording, der braucht halt sehr, sehr wenig Strom. Und das ist ein Vorteil. Der kann auch laufen, ohne dass das ins Gewicht fällt. Ja. Gut. Was war noch? Ja, ich glaube, das muss ich auch nochmal erwähnen. Das war schon am 3. Januar, hat der Mario das schon geschrieben. Hey Rio, Happy New Year. Ich war etwas verwundert über deine App der Woche aus dem Uncast 490. Der Open Launcher ist ja doch eher am Stock Android Launcher orientiert, und es gibt den normalen Vertical App Drawer. Du hattest ja mal gesagt, dass du lieber deinen Homescreen ohne AppDrawer nutzt und den EMUI-Launcher bevorzugst. Na klar, also hier auch nochmal, ne? Frohes neues Jahr auch an dich, klar. Und ja, das stimmt absolut. Ja. Für mich ist dieser Open Launcher nichts. Aber ich denke, dass halt doch viele Leute gibt, die dann Stock Android Launcher und so ein AppDrawer mögen. Und für die ist sowas natürlich ganz gut, weil gerade weil er sich eben sehr stark an den Stock Launcher anlehnt, ja, und natürlich auch noch Open Source ist und das Ganze auch ohne Play Store und ohne Google Services genutzt werden kann. Das wird eben auch 2020 sehr, sehr wichtig werden, wenn eben jetzt die Top-Geräte rauskommen, die ohne Google Services ausgeliefert werden. Dann wird es eben sehr, sehr wichtig sein, wenn man eine Alternative zum Launcher haben möchte, IMUI oder Magic UI Launcher. Genau. Gut. So. Dann war das die Community-Sachen und diesmal ist die App der Woche. Jetzt muss ich hier gerade mal den Link kopieren, so dass ich das auch nochmal aufrufen kann. Die App der Woche ist FIDA geworden, ein Open Source RSS Feed Reader mit einer perfekten Balance von Funktionalität und Simplizität. Ja, richtig interessant. Der hat auch einen HTML-Parser drin, kann das dann auch als normalen Text eben darstellen. Offline-Reading ist möglich, man kann also Artikel speichern zum Le Offline-Lesen. Ja, auch das interessant, wenn man hier Bandbreite sparen will beispielsweise, ja, oder irgendwo unterwegs ist, wo man weiß, man hat keinen Empfang. Hintergrundsynchronisation kann erfolgen für Leute, die jetzt zum Beispiel keinen solchen Dienst haben wie InnoReader oder die Old Reader, ja, wo also die Feeds im Web jederzeit quasi gespeichert werden und man diese dann aufruft mit dem Feedreader. Das Problem ist nämlich, heutzutage gibt es sehr viele Artikel bei so einem Feed, bei den Top-Seiten beispielsweise, das sind mehrere hundert Artikel am Tag manchmal, die da anfallen. Und da ist das Problem, dass man eben, wenn man da nicht online ist, oftmals sehr viele Artikel vermisst. Das heißt, die werden einfach nicht abgerufen, weil die so lange gar nicht in dem Feed verweilen. Ja. Beispielsweise ist ja eine Anwendung hier. Ich lese Ende der Woche hier meine 1000 plus Artikel durch und gucke, was eben für die Netcasts wichtig ist. Und wenn da jetzt zum Beispiel so ein Dienst wie InnoReader nicht vorhanden wäre, dann könnte ich eben die Artikel, die vor 3 Tagen geschrieben wurden, schon gar nicht mehr sehen und mir wird alles, was älter als 3 Tage ist, würde ich gar nicht sehen in meinem Feedreader. Das heißt, da müsste ich ja täglich dann gucken, beziehungsweise eigentlich stündlich, weil manchmal geht das, wie gesagt, ziemlich schnell. Und mit der Background Synchronization kann man zumindest, wenn man sein Handy permanent an hat, Tag und Nacht, ja, kann man da immer wieder alle Stunde mal synchronisieren lassen und quasi Artikel abgleichen lassen, sodass einem nichts verloren geht. Das ist schon mal was. OPML, Import-Export, ja, und einfacher Zugriff auf die Links, die in solchen Artikeln drin sind, ja, Material Design, und man kann auch Artikel zum Beispiel teilen und anderen Leuten schicken, beispielsweise per Mail oder per Twitter, ja, ganz einfach, per Klick. Es ist nicht schlecht. Und trotzdem, dass diese Funktionen vorhanden sind, ist das Teil eben Open Source etwas, was man selten findet. Was eigentlich sehr komisch ist, weil RSS-Feeds schreien ja geradezu nach Open Source-Software, aber heute wird halt alles verkommerzialisiert. Und damit geht es alles ziemlich gut von der Hand. Deswegen ist das und natürlich auch deswegen, weil dieser Feed-Reader, Feeder heißt er nochmal, ja, eben auch im F-Droid Store erhältlich ist. Auch das natürlich ohne Google-Dienste und ohne Play Store könnt ihr das installieren. Die F-Droid-App gibt es dort auf der Webseite zum Runterladen. Das ist sowas wie der Play Store für diese Open-Source-Programme, ja, und es ist immer wieder faszinierend, was alles dort zur Verfügung steht. Das macht alles richtig Spaß und da könnt ihr auch sicher sein, dass da nur offene, freie Software zur Verfügung stehen. Sehr gut. Tja, also Feeder, das ist der RSS-Feeder für Leute, die eben auf Open Source setzen wollen und auch für Leute, die einen guten, schlanken, effektiven Reader nutzen möchten, ja, und auch eben für Leute, die sowas wie InnoReader auf dem eigenen Gerät machen wollen, wenn sie das Gerät immer anlassen. Feeder kostenlos natürlich im F-Droid Store. Link findet ihr in den Shownotes zu der Sendung. Und damit sind wir auch am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, die Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Auch dazu findet ihr den Link in den Shownotes bei eurem Podcast-Client. Ja, wenn ihr da mal guckt, dort sind im Beschreibungstext auch die Links mit drin. Und da freue ich mich immer, wenn dort was gepostet wird. Ich hoffe, die Audioaufnahme hat alles gut geklappt hier über den Raspberry Pi. Und ja, damit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.